WDR 5 Erlebte Geschichten. Manfred Post, der in zwei Wochen 70 Jahre alt wird, war Kölns erster Rockbeauftragter. Zwar eigentlich nicht, denn zuvor hatte für 3 Monate eine Musikerin den Job inne, um ihn dann aber aufzukündigen. Und da Manfred Post 23 Jahre im Amt blieb, kann er von sich behaupten, er sei Kölns Rockbeauftragter gewesen. Mit viel Erfolg. Er hat für Nachwuchsbands Proberäume organisiert, er hat die Popcom von Düsseldorf nach Köln geholt und die Sperrzeiten verschoben. Und schließlich, er hat die Rock- und Popmusik in Köln G und B fördert. Mein Name ist Manfred Post, bin mittlerweile Rentner, habe aber lange Jahre bei der Stadt als Rockbeauftragter gearbeitet. Ich bin eben halt kein Musiktheoretiker, sondern jemand, der mit der Rockmusik groß geworden ist, also in den 50er Jahren. Da war ich gerade mal, muss ich überlegen, 46 geboren, 1960, genau. So mit 13, 14 die ersten Erfahrungen mit Paul Anka gemacht und Elvis ein bisschen. Dann in den doch erlebnisreichen 60er Jahren, also ich bin selber sehr politisch auch, politisch engagiert, zähle mich zu den 68ern, da war natürlich von Rolling Stones bis Beatles das gesamte Programm dabei. In der damaligen Zeit gab es Tanznachmittag, und zwar waren die immer sonntagsnachmittags. Da gingen wir als Jugendliche hin. Ich habe in Bergisch Gladbach gewohnt und auf den Dörfern gab es diese Tanzsäle noch. Und Steinbrücker Hof war so eine Location, wo Nachwuchsbands spielten. Ich denke, über diese gelebte Schiene bin ich eben halt ein Fan von Rockmusik, von Popmusik. Das hatte allerdings wenig dann damit zu tun, dass ich irgendwann bei der Stadt mal angefangen habe. Das war reiner Zufall. Ich habe VWL studiert, auch fertig abgeschlossen. Und der erste Job nach meinem Studium war Bildungsreferent bei SJD, die Falken, Sozialistische Jugend Deutschlands, die Falken, ja, ist egal. Das ist eine Jugendorganisation der SPD, aber eine sehr linke. Und da habe ich in der Bottmühle hier in Köln mein Büro gehabt. Und dann bin ich bei der Initiative Kölner Jazzhaus eingestiegen, die Initiative durch den Stadtgarten, und habe 1985 den Stadtgarten, den man jetzt kennt, ein Stück mit aufgebaut, aber von Seiten eben halt des Kulturvereins, nicht von Seiten der Gastronomie. Und dort habe ich dann eben halt Veranstaltungsmanagement, Musikmanagement und Ähnliches gelernt. In dieser Zeit haben wir uns auch als Initiative Kölner Jazz auch darum gekümmert, dass im Bereich der Förderung von Jazzmusik und Rockmusik eine Stelle im Kulturamt eingerichtet werden sollte. Es gab die Idee, dass die sogenannte freie Szene zumindest so befördern ist wie die Institute, sprich Museen, sprich Bühnen. Deshalb gab es eben halt von Seiten der Rockszene und der Jazzszene diese Ansprüche, und dieser Bedarf wurde dann politisch und verwaltungsmäßig angemeldet. Man hat dann ein Konzept aufgelegt, wie man das machen konnte, und jedenfalls ist es zu dieser Referentenstelle gekommen, und das End vom Lied war dann eben halt, irgendwann wurde ich dann Rockbeauftragter. Im August 89 habe ich angefangen, und man setzt sich erstmal im Büro und telefoniert, und nein, man muss sich erstmal mit den Strukturen anfreunden. Das heißt, man hat einen Vorgesetzten, der gerade bei dieser Stelle eben halt erstmal Vorgaben macht, was zu tun ist. Man muss sich mit der Szene ein bisschen abstimmen, weil die ja auch eine große Rolle spielt. Man hat dann eben halt größere Versammlungen gemacht mit der Szene. Man hat einen Rockbeirat gebildet, dass man eben halt von dieser Seite auch Unterstützung bekam. Dann natürlich, und das war eben halt 89 noch ein bisschen anders, eine Akzeptanz, eine politische, eine gesellschaftliche Akzeptanz für diese Musik als Kunst zu etablieren, als professionelle Kunst, und eben halt auch dafür im besten Falle Szenen, Musikstile öffentlich zu machen, die nicht so viel Publikum haben. Auch den Nutzen, den man früher noch nicht so gesehen hat, im wirtschaftlichen Bereich. Das ist ja nicht nur kulturelle Form oder auch nicht nur eine Form von Jugendarbeit, diese Popmusik, sondern hat ganz viel mit Wirtschaft zu tun und ganz viel mit Geldverdienen zu tun. Und das war auch der Unterschied zu den anderen Bereichen. Die anderen Bereiche, das sind die Bereiche, die immer subventioniert wurden, und in der Popmusik wurde auch immer Geld verdient. Und das zusammenzubringen, das zu argumentieren, dass bestimmte Dinge eben halt nicht über den Markt funktionieren, sondern eben halt aus kulturellen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen gefördert werden müssen. Und dazu gehörte zum Beispiel die Infrastruktur der Clubs, ne, die früher nur bis 1 Uhr aufmachen durften. 1 Uhr war Sperrzeit, Endeprogramm, und die auch, wenn sie nicht eine bestimmte Konzession hatten, höchstens ein Radio anstellen durften. Und also das, die Zeiten von Seiten der Ordnungsbehörde waren viel schwieriger, so eine lebendige Musik zu etablieren. Das war auch eine der Aufgaben, dann mit den entsprechenden Ämtern vom Ordnungsamt bis hin eben halt zum Bauamt für solche Sachen zu werben. Und das waren so die ersten Aufgaben, die man dann als Rockbeauftragter hatte. Das war absolut in den Augen der Kollegen ein Papageienjob. Also man hätte das wahrscheinlich nicht vermutet, dass ich so lange durchgehalten habe, dass diese Stelle länger besetzt wurde. Also 2 Jahre war so die Zielsetzung. Und bei allem Verständnis für die freie Szene war Popmusik was Komisches, auch für die Kollegen. Der Amtsleiter hat mir mal gesagt, du bist zwar ein toller Typ, aber ich hätte dich nicht eingestellt. Also man sieht, dass der Druck von außen, von der Szene selber, effektiv war, sowas dann einzurichten, auch gegen die vorgefasste Meinung der Amtsleitung und wahrscheinlich auch der Politik. Berlin war die erste Stadt, die das 10 Jahre früher gemacht hat, aber auch dann wieder abgebaut habe, als ich anfing. Die Szene selber war sehr lebendig an Bands. Das erste Projekt, was ich dann aufgelegt habe, also war Sixpack. Sixpack war eine Konzertreihe in 6 Clubs, deshalb Sixpack. Man muss einen griffigen Namen finden, und da haben sich 200 Bands drauf beworben. Indie-Bands vor allen Dingen. Zum Beispiel Paint the Town. Einer der ersten Bands, die da spielten, mit Helmut Krumminger, der eben halt eine Zeit lang bei Niedecken gespielt hat, ein begnadeter Gitarrist. Es war von Metal bis Rock'n'Roll alles dabei. Es gab experimentelle Bands dabei, aber ich krieg die heute nicht mehr zusammen. Also es war so, das muss man auch wissen, zu der Zeit 89 gab es noch nicht so viele Clubs. Also die 6 Clubs war fast schon das Nonplusultra. Und auch da haben wir eben halt auf 2 Ebenen gearbeitet, einmal mit den Clubs zusammen, um diese Infrastruktur ein Stück zu stärken, und natürlich mit den Bands, mit den Nachwuchsbands. Und eben halt dann auch frühzeitig mit den Medien die Werbung dafür gemacht haben, vom Stadtanzeiger bis zum WDR. Ich glaube, wir haben in den ersten Jahren, also ich habe mir alles angeguckt. Also das war eben halt kein normaler Bürojob. Es wurde dann auch schnell, also so persönliches Engagement. Man hatte ja immer auch die kölsche Szene, die wir aber nicht fördern mussten, weil sie selber populär genug waren, um Geld zu verdienen. Also, aber trotzdem waren das wichtige Leute. Also mit den First bin ich ganz am Anfang zusammengekommen, mit Tommy Engel dann, als LSE gebildet wurde. Also es waren auch deshalb wichtige Leute, weil 1992 eben halt diese Aktion auf dem Klotwischplatz, nämlich Arsch und Zeng auseinander, stattfand, und wir das zusammen organisiert haben, also von Seiten des Kulturamtes aus, also von meiner Seite aus, mit den Musikern zusammen. Auch die Idee, das auf dem Klotwischplatz zu machen, ist zwar heute irgendwie selbstverständlich, aber das war schon ein Kampf, das in der Verwaltung, in der Politik durchzubringen. Nach einigem Hin und Her durfte man auf den Klotwischplatz. Man muss wissen, dass der Klotwischplatz ein zentraler Platz in der Südstadt ist. Da gehen vielleicht 20.000 Leute drauf. Damals, heute auch schon nicht mehr. Es war die Idee der Initiative um Wolfgang Niedecken, Tommy Engel, die Höhner waren dabei, also diese kölschen Bands, ein Zeichen, ein Fanal zu setzen gegen die zunehmende Ausländerfeindlichkeit. Es haben Häuser gebrannt in dieser Zeit. Die Rechtsradikalen haben da sehr, sehr, sehr rassistisch gewirkt, und um dagegen zu halten, die Zivilcourage, das war an für sich das Bestreben der Musiker, zu befördern, also die Stimme zu erheben, Arsch und Zeng auseinander, hat damit was zu tun, sich zu wehren. Dass das so erfolgreich wurde, konnte keiner ahnen, aber es hat dann wirklich auch als bundesweites Fanal bzw. Zeichen gedient, sich gegen Ausländerfeindlichkeit zur Wehr zu setzen. Damit wird Köln heute noch in Verbindung gebracht als Stadt, die das in so einer beeindruckenden Form auf die Beine gestellt hat. Das war Novemberwetter, kalt und in der Warteposition, also wir waren in der Severinstorburg praktisch als Backstage und hatten von da aus einen guten Überblick und als in der ersten Stunde waren vielleicht 10.000 da, da waren wir schon also richtig froh und als sich das dann füllte und von allen Seiten die Menge dann zur Bühne strömte, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, zur Bühne zu kommen. Also ich bin dann, um auch die Sicherheitslagen ein Stück zu checken, das kriegen sie heute gar nicht mehr genehmigt. Also wir wussten es aber auch nicht, Gott sei Dank ist nichts passiert, bin ich mal so rundgelaufen. Also das war die halbe Südstadt, die da versammelt war. Das war schon beeindruckend. Und wir haben dann nach dem Konzert noch zusammengesessen, uns auf die Schulter geklopft und waren froh, dass wir eben halt so eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt haben. Das war natürlich ein politisches Signal, was den Musikern zugute geschrieben wurde, und zwar den Kölschrock-Musikern. Und ich hatte damit was zu tun, ich habe das mitorganisiert und von daher war mein Status auch ein bisschen anders. Wir haben dann eben halt auch diese Initiative, diese Arsche-Initiative, die dann durch den Plattenverkauf der ersten CD fast 1 Million D-Mark eingenommen hat, die dann entsprechend auch verteilt wurde, also an soziale Projekte, eigene Aktionen, die wir gemacht haben. Aber es wurde jemand fest eingestellt und dem habe ich dann einen Raum direkt neben meinem im Kulturamt besorgt und der hat dann 2 Jahre gearbeitet. In den Anfangsjahren meiner Tätigkeit hatte ich einen Etat von 100.000 Mark und hatte zuerst zu fördern die Errichtung von Proberäumen, von Musikproberäumen, da gab es einen großen Bedarf. Dann die zweite wichtige Funktion war Nachwuchsarbeit, also das, was wir mit dem Sixpack angelegt haben, junge Bands bekannt zu machen oder nicht etablierte Bands besser bekannt zu machen, war die zweite große Aufgabe. Die dritte war, das in den öffentlichen und politischen Raum zu spielen. Also das heißt, dafür zu werben, dass es wichtig ist, diesen Bereich zu betrachten, auch öffentlich zu fördern, auch wenn er eben halt in Teilen privat finanziert ist. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil ich dann auch ein Stück Standortpolitik machen konnte, nämlich die erste Popcom, das war damals die größte Musikmesse Europas, fand in Düsseldorf statt, das war auch schon ein sportlicher Kampfauftrag, die nach Köln zu holen und das ging dann mit Dieter Gorni auch ganz fix. Ich bekam, da musste ich natürlich auch drum werben in der Politik, 50.000 Mark wurde ihm zusätzlich also angedient und damit war das Ding geritzt und die zweite Popcorn, die erste in Köln mit 40 Ständen im Gürzenich. Das zweite Jahr, das war dann 1991 auch noch im Gürzenich und im dritten Jahr ging es dann schon in die Messe. Also das boomte ohne Ende. Dieter Gorni war ja ein begnadeter Werber für diese Sache und daraus sind andere Dinge erfolgt, wie eben halt die Musiksender Viva 1 und Viva 2, auch wenn sie heute nicht mehr existieren, hatte das natürlich in den 90er Jahren eben halt eine unheimliche Anziehungskraft. Das Ringfest wurde da mitorganisiert, zwar nicht von der Popcom, sondern von Köln und von uns. Man muss wissen, dass das erste Ringfest fast 1 Million Leute angezogen hat und zu den Hochzeiten dann 2 Millionen hatte. Also jeder hat davon profitiert. Und nach großen Widerständen aus der Szene anfänglich auch, es ging im Verständnis darum, die Szene über den Rockbeirat sagte, wir möchten diese 50.000 Mark zusätzlich lieber in Proberäume stecken. Aber da ich die Hoheit auch über das Geld hatte, zwar gesagt, okay, ist verständlich, nur ich bin der Meinung, wir müssen eine Initialzündung haben und eine solche Messe könnte eine sein, das wussten wir auch da nicht, das fing ganz klein an und hatte eher was mit dem Flohmarkt zu tun, aber so, ich hatte schon die Idee und die Ahnung, dass sich das anders auswirken und anders aufstellen würde und es war eine lohnende Investition. Köln war die Musikstadt der Republik. Also auf einmal kamen alle Stars, auf einmal waren alle großen Firmen da, also die Major waren, es gab ja auch noch die EMI hier, die ja auch als Major-Firma in Köln selten lokal bezogen gearbeitet hat, aber alles das drehte sich dann und das ist klassische Standortpolitik, würde ich da heute zu sagen, mit einer Ahnung einer Idee, die eben halt von der Szene nicht am Anfang nicht gutiert wurde, sondern eher bekämpft wurde. Und das führte dann dazu, dass ich den Rock Bayard abgesetzt habe und mir nur noch Berater geholt habe, die mich darin unterstützen. Und es hat zwar ein bisschen Trouble gegeben, auch in der Szene, aber letztendlich konnte ich mich da durchsetzen, weil es eben halt auch andere Vertreter gab, die gesagt haben, das ist wichtig für die Infrastruktur, das ist wichtig für die Außendarstellung. Es gibt in den Clubs einen lebendigen Austausch. Und der Fokus ist natürlich dann auch medial bemerkbar. Das heißt, in Köln ist was los. Und alle Bands aus der Eifel und aus Koblenz und Ida Oberstein und dem Bergischen Land wollen dann in Köln spielen. Und je mehr man an Futter dann hat, umso besser hat man natürlich auch die Chance, dass die ein oder andere Band groß wird. Das ist uns leider in Köln nicht gelungen, muss man ehrlicherweise sagen, außer den Bekannten, die aber eher mit den Clubs nichts zu tun haben, wie Wolfgang Niedecken oder eben halt auch Gentleman. Warum das so ist, obwohl es hier ganz tolle Bands gibt, auch zurzeit wieder ganz junge Bands, also ich habe das nie beantworten können. Also über 20 Jahre habe ich immer nachgedacht, warum das so ist. Manchmal ist es Zufall, aber das ist dann ein Stück aufgefangen worden durch die elektronische Musik, eben halt durch Techno, wo Köln ja eine Zeit lang eben halt die führende Stadt war. Hat viel mit dem elektronischen Studio des WDRs zu tun gehabt, also in Anfängen mit Kagel natürlich und mit Stockhausen. So, das hat mit Popmusik noch nichts zu tun, aber die erste Band, die das so ein bisschen in den Pop überführte, war Ken. So, und die hatten eben halt mit dem Studio viel zu tun, haben experimentiert, haben mit Maschinenmusik gemacht. Daraus ist auch diese Stimmung im musikalischen, im Stilbereich in den 90er Jahren immer Techno geworden. Wir haben das erste Festival in diese Richtung gemacht im Stollwerk, also mit Techno-Beteiligung, würde ich mal sagen. Das erste Festival, Battery Park, vergesse ich nie, ging über 10 Tage, also viel zu lang an für sich. Ne? Aber die waren so drauf und die Wette galt, also ich bin niemand, der Drogen nimmt, außer Kölsch. Und die Wette war, wer hält durch? Die letzte Veranstaltung war immer im Roxy, bis morgens um 4. Ich bin dann um 10 ins Büro gekommen, habe gearbeitet und dann bin abends wieder auf die Piste gegangen. So, und ich war auch wirklich der Letzte, der dann am letzten Tag noch abends, nachts an der Theke stand und mein Kölsch trank und die Jungs waren fertig. So, das war so eine schöne sportliche Aufgabe, die ein bisschen in die Schranken zu weisen. Also da wurde ekstatisch getanzt, was teilweise im Rockbereich auch möglich ist, aber das war auch die Zielsetzung. Also die Partys waren Partys. Man hat am Anfang auch nicht verstanden, DJs waren nicht die Plattenaufleger, sondern haben ein Stück ihre eigene Musik geprägt und was sie heute auch noch tun als eigenständige Künstler. Das war faszinierend. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das leicht gefallen ist, mich da reinzubegeben. Aber nach einer Zeit, wo ich ganz viel damit zu tun hatte auch und mich da reinhören konnte und mich dann in dieser Szene auch bewegt habe, war es das Aufregendste, was ich dann musikalisch eben halt mitbekommen habe in der ganzen Strecke. Rockmusik ist auch spannend, gibt es auch tolle Sachen, aber das war was ganz Besonderes. Und ich denke, dass Köln zu Recht auch da den Namen hatte, die Techno-Hochburg hier in Deutschland zu sein. Die Drogendiskussion war immer dabei und man muss ehrlicherweise sagen, da wurde eine Menge an Drogen konsumiert bei den Partys. Das ist bei Rockkonzerten auch so, aber nicht in dieser zielgerichteten Form, also um eben halt sich frei zu tanzen oder was auch immer. Das hatte natürlich auch Kritiker. Oder man konnte auch mit der Musik nichts anfangen, das muss man auch ehrlicherweise sagen, was ja auch nicht so einfach ist, wenn man nicht aus so einem Stall kommt. Und dadurch, dass es aber ganz schnell dem Ruf der Stadt dient, also der Weiher war es, meine Rolling Stone hätte auch einen Artikel gebracht, die New York Times einen Artikel gebracht, also so, das relativierte das Ganze. Ne? Man war dann auch ein bisschen stolz darauf, dass, wenn man es dann wahrgenommen hat, dass Köln eben so da in der vordersten Front international mitspielt. Das einzige Schwierige war in der Organisation, weil in Mitte der 90er Jahre gab es diese Sperrzeiten noch. Ne? Und wie man heute weiß, fangen die Partys immer später an und wir mussten das vorziehen. Also wir mussten schon um 8 Uhr anfangen, was die Szene nicht gutiert hat. Und man hat dann eben halt versucht, Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Das war dann wieder meine Aufgabe. Da durfte ich mich mit dem Ordnungsamt rumschlagen. Aber es ging. Also dadurch, dass mein Ruf mittlerweile nicht ganz schlecht war, auch in der Verwaltung nicht. Also die Kollegen haben gerne mit mir zusammengearbeitet, auch die Kollegen vom Ordnungsamt oder von der Feuerwehr. Man hat auch innerlich nie versucht, mich da in irgendeiner Form zu beeinflussen, weil auch keine Ahnung hatte, muss man ehrlicherweise sagen. Die Kritik kam eher aus der freien Szene, dass man sagt, das ist wieder die gleiche Scheiße, es wird alles kommerzialisiert. Was zum Teil richtig ist, was zum Teil aber die Grundbedingung für Musik ist, nämlich Geld zu verdienen, also auch für die Musiker. Also das beißt sich dann in den Schwanz, aber es war so und ich konnte gut argumentieren, weil es war erfolgreich auch für die jungen Bands, die ich ja nach wie vor eben halt durch unterschiedliche Projekte gefördert habe. Wir haben 5 Sampler aufgelegt, also Köln-Sampler. Es wurde nach wie vor Veranstaltungsreihen gefördert, eben halt, wo die Bands ein bisschen Gage bekamen. Wir konnten so die anfänglichen Aufgaben dann auch besser erfüllen. Proberäume hatten wir dann auf einmal in den Forts. Von daher kann ich mit Fug und Recht behaupten, also das Feld war gut bestellt, als ich gegangen bin. Ich durfte ja noch mal 1,5 Jahre, fast 2 Jahre über 65 hinaus arbeiten, weil ich die großen Projekte noch zu Ende führen wollte. Das ist so ein bisschen das Lebenswerk. In der Politik und in der Verwaltung ist ganz klar, dass es ein Bereich der Kultur ist, der auch gefördert werden muss. Und deshalb auch Popkultur, das ist ja viel mehr als nur Musik. Es hat mit Filmen was zu tun, es hat mit Literatur was zu tun. Im Theater ist es selbstverständlich mittlerweile, dass Musik auch Popmusik ist. Also ich denke, alles das schlägt sich in den Infrastrukturen und in der städtischen Förderung wieder. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg, dass es punktuelle Sachen gibt wie Festivals. Und wir haben heute ungefähr 50 bis 70 Spielstätten, wo regelmäßig Live-Musik gemacht wird. Und in den 80er Jahren waren es dann eben halt 5, 6, 7 vielleicht. Und das hat sich natürlich geändert und das trägt auch zur Atmosphäre bei. Also es ist jung, es ist bewegt, es ist locker, es ist cool. Und das ist eben halt ein tolles Gefühl, daran teilgehabt zu haben, dann ein bisschen mitgemischt zu haben, auch ein paar Dinge umgesetzt zu haben. Also es ist ein schönes Gefühl. Der erste Rockbeauftragte der Stadt Köln, Manfred Post, der in wenigen Tagen 70 Jahre alt wird. Heute mit seinen erlebten Rockgeschichten in der WDR5-Sendereihe. Eine Sendung von Ina Plodroch. Die nächsten erlebten Geschichten am kommenden Donnerstag an Fronleichnam, dann mit der Ordensschwester Raffaela Händler, die Ärztin wurde und nach Afrika ging, um dort ein Krankenhaus aufzubauen. Donnerstag um 18.05 Uhr und noch einmal um 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.